نستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Das ist jetzt Adab al-Mufrad von Imam al-Bukhari. Welcher Vortrag das ist, das weiß ich nicht. Müsst ihr selber schauen. Aber wir sind, letztens haben wir das Kapitel Babu al-Mizah genannt. Das Kapitel über Spaß machen. Ja? Und danach Babu al-Mizahu ma'as-Sabi. Spaß machen mit einem Kind. Als der Professor mir das Kind gesehen hat, was hat er ihm gesagt? Der Bruder von Anas. Ja, Aba Umayr ma fa'ala nughayr. Ja, Abu Meir, was hat dieser kleine Vogel schon gemacht? Warum machst du sie? Wie da, wo ist er jetzt denn? Und hat auf diese Art und Weise mit ihm Spaß gemacht. Das war das Letzte, so viel ich mich erinnern kann. Das wir erwähnt haben, oder nicht? Könntest du dich erinnern? Nein. Das nächste Kapitel heißt Babu Husnil Khuluq. Das Kapitel über das schöne Benehmen. Ja? Da sind wir angekommen und da haben wir, glaube ich, keinen Hadith erwähnt. Oder den ersten nur von Abi Darda, radiallahu anhu, wo er sagt, der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, ma min shay'in fil mizani athqalu min husni al-khuluq. Es gibt nichts, keine Tat, keine gute Tat, die schwerer ist auf der Waage, am jüngsten Gericht. Ihr wisst ja, am jüngsten Gericht, wenn wir Qiyama, werden unsere guten Taten und unsere schlechten Taten gewogen. Ja? Manche Gelehrten sagen, damit ist was gemeint, die Bücher unserer Taten werden gewogen. Manche Gelehrten sagen, die Menschen selber werden gewogen. Ja? Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Diese drei Meinungen werdet ihr finden, wenn ihr über diese Frage in Aqida recherchiert. Ja? Werdet ihr diese drei Meinungen finden. Wie auch immer. Misan gibt es, wer nicht den Misan Gottes bekannt. Bei allen islamischen Gelehrten. Weil es ist mutawatir zu uns gekommen, dass Misan wird oft also im Koran erwähnt und in den Hadithen und so weiter und so weiter. Die Waage der Taten. Ja? Abu Darda überliefert den Hadith vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, sagt, es gibt keine Tat, die schwerer ist. Ja? Am jüngsten Gericht auf der Waage von den guten Taten, also so schwer, als Husn und Khuluq, wie das gute Benehmen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir haben letztens erwähnt, wieso ist das? Nur zur Erinnerung, die meisten Ibadat, hat man Entschuldigung. Ja, bei vielen hat man Entschuldigung, wenn man sie nicht macht. Zum Beispiel bei Zakat. Du zahlst nicht Zakat. Warum? Weil du selber arm bist. Ja? Du gehst nicht Hajj. Warum? Weil du kein Geld hast für Hajj. Oder du bist krank. Du gehst nicht in die Jihad. Warum? Aus dem oder anderen Grund. Du, keine Ahnung. Viele andere Ibadat. Man kann eine Entschuldigung finden. Aber bei Husn al-Khuluq, das schöne Benehmen, gibt es da eine Entschuldigung? Ja? Kannst du dich da entschuldigen, dass du sagst, ja, aber bei mir ist es, bei dieser Sache gibt es keine Entschuldigung. Egal ob du arm bist, oder alt, oder schwach, oder krank, oder dies, oder jenes, ob Mann, Frau. Ja? Keiner hat Entschuldigung, keiner ist entschuldigt, wenn er kein schönes Benehmen hat. Verstehst du nicht, was ich gemacht habe? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Aywa. Der nächste Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As, der sagte, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. Der Prophet صلى الله عليه وسلم war nie unverschämt. Barakallahu fikum, wa kana yaqul khiyarukum akhlaqan. Und er hat immer wieder gesagt, die Besten unter euch sind die mit dem besten Benehmen. Diesen Hadith haben wir erwähnt, so bin ich mich erinnern kann, oder? Ja? Stimmt's, Barakallahu fikum. Ich glaube, das ganze Kapitel haben wir erwähnt, da haben wir erwähnt. Wieso ist das so? Ich glaube, weil wir eine große Pause gemacht haben. Stimmt's? In diesem Buch. Keine Inshallah. Da haben wir erwähnt. Der nächste Hadith von Abi Huraira, radiallahu anhu, der sagte, der Prophet alaihi salatu wassalam hat gesagt, إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Allah hat mich zu euch geschickt oder ich wurde geschickt, um euch das gute Benehmen zu vervollständigen. Weil wir können ja bei den Menschen von Natur aus schöne Eigenschaften finden, sogar bei Kuffar, bestimmte Regeln, Kodex und so weiter und so weiter. der Prophet kam, um bei den Menschen dieses schöne Benehmen zu vervollständigen, dass es komplett ist, dass du ein kompletter Mann bist. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, die einzige Rettung und Hoffnung ist bei demjenigen, der die Sunna des Propheten a.s. befolgt. Ja? Derjenige, der sich davon abwendet, la haula wa la quwwata illa billah. Er wird vielleicht in bestimmten Sachen schönes Benehmen haben, ja? Aber auf der anderen Seite wird er kein schönes Benehmen haben. Sein Akhlaq kann niemals komplett werden. Ja? Sein schönes Benehmen kann niemals komplett werden. Weil zum Beispiel, es gibt, keine Ahnung, nennst mir ein Beispiel, irgendein Kafir. Wenn du mit ihm redest, er ist nett. Er redet nett, er ist... Aber auf der anderen Seite macht er die schlimmsten Sachen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du mit ihm redest, auf den ersten Blick sieht das so aus, als ob er ein schönes Benehmen hat. Ja, er wurde gut erzogen und er... Nein, in Wirklichkeit ist das nicht so. Vielleicht ist er so ein perverser Mörder oder sowas. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah muss dann. Es gibt Leute, die ist vielleicht großzügig. Ja? Das ist auch schöner Akhlaq, Großzügigkeit. Aber auf der anderen Seite wird er urwütend. Er kann seine Wut nicht kontrollieren. Der Islam ist gekommen, um einen Ausgleich zu machen bei diesen, um die ganzen aufzugleichen. Hallo? Nein. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حديث مدن أبين؟ الله مستعان. Der nächste Hadith von Aisha, dass sie, also es wird überliefert von Aisha رضي الله عنها, dass sie gesagt hat, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, als er zwei Sachen vor sich hatte. Ja? Oder اللهم استعان بسرعه ما خير رسول الله عليه الصلاه والسلام بين شيئين الا اختار ايسرهما. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat zwischen zwei Sachen immer die leichtere Sache genommen. Na? Ma lam yakun ithman. Aber mit der Voraussetzung, dass es keine Sünde war. Zwei Sachen. Der Prophet hat immer die leichtere genommen. Für sich und für die Umma. Und das ist unser Manhaj. Manhaj von Islam. Dass du immer die leichtere Sache erwähnst. Und nimm die schwerere. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Du nimmst immer die leichtere Sache. Aber mit der Voraussetzung, dass es keine Sünde ist. Ja? In unserer Zeit, die Leute haben das falsch verstanden. Ja? Die suchen bei Ulema nur diese Erleichterungen, diese Rufa, ja? Diese Erleichterungen. Ah, die hat gesagt, man darf nicht den Wasser gehen. Ich nehme das. Ist es leichter, dass man sich den Bart rasiert oder dass man einen Bart trägt? Was ist leichter? In diesem Fall kann man diese Regel überhaupt nicht benutzen, weil das eine ist Haram. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Da ist es Haram. Da kann man diese Regel nicht, also sagt, ja, ist Bart tragen leichter oder Bart rasieren leichter? Es ist leichter, es zu rasieren. Na? Deswegen rasiere ich nicht. Nein! Der Professor Mehr, in dem Dekun Ismen, mit der Voraussetzung, dass es keine Sünde ist. In diesem Fall kann man das überhaupt nicht benutzen. Was nennt ihr mich, Barakallahu fikum? La haula wa la quwwata illa billah. Eine Frau, dass sie Hijab trägt oder dass sie keinen, was ist leichter wie in Europa? Ist sicher leichter, dass sie keinen Hijab trägt. Ja? Keiner wird sie anschauen oder keine Ahnung, ob sie Terroristen oder irgendwas. Ja? Oder dass sie schimpfen mit Türken oder keine Ahnung was. Ja? Ist es leichter, dass sie kein Trier hat? Aber in diesem Fall kann man diese Regel überhaupt nicht benutzen. Passt absolut nicht. Weil das ist eine Sünde, dass sie kein Hijab trägt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aywa, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Faiza kana ithman, kana yab'ad an-nas minhu. Wenn es sich um eine Sünde gehandelt hat, war der Prophet am weitesten von dieser Sünde entfernt. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich niemals gerecht für sich selbst, wenn man ihnen etwas angetan hat. Der Prophet hat sich nie gerecht für sich selbst. Wir werden heute Leute sehen, wenn man ihnen etwas antut. Na? Er rächt sich an, zum Beispiel ein Muslim macht hier irgendwas. Ha? Er muss sich unbedingt rächen. Versteht ihr mich? Er kann nicht verzeihen. Das ist kein, wie sagt man das? Das ist kein Akhlaq von einem wahren Mu'min. Jemanden, der wirklich große Ziele hat, eine große Persönlichkeit. Ja, wenn du dich schon an jemanden rächen willst, dann rächst du dich wegen was? Wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er Allahs Grenzen überschritten hat. Dann kannst du dich rächen. In einer Lehre erteilen. Aber wenn es nicht um dich selber geht, was ist los? Allah muss sein. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Heute kennen wir Leute. Na, zum Beispiel. Irgendeiner macht irgendeinen Blödsinn. In der Jama'a. Und ich kann ihn nicht zur Vernunft bringen, außer ich knöpfe ihn mir vor und sage, Leute, jetzt reicht, der macht immer wieder Probleme. Ja? Er macht Probleme. Entweder du hörst damit auf oder wir kommen zum Plan B. Ich mache das vor der ganzen Jama'a. Ja? Was ist gemacht? Ich habe dich bloßgestellt. Vor allem, ich habe dich bloßgestellt. Ja? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht in meinem Ijtihad. Vielleicht hätte ich noch mehr dich, wie sagt man das? Einzeln unter vier Jahren hätte ich noch, keine Ahnung, noch einen Monat. Nach sicher noch. Ich mache dir einmal nach sicher, du fährst. Weißt du, drittes Mal, viertes Mal. Vielleicht hätte ich das machen wollen. Aber meiner Meinung nach, nach meinem Ijtihad, habe ich mir gedacht, das reicht. Er hört damit nicht auf. Ich muss vor dem Thema damit rauskommen. Sonst wird er die anderen Leute damit infizieren oder vergiften. Ja? Was will er? Er hat sich beleidigt gefühlt. Was wird er machen? Er wird versuchen, sicherlich zu rächen. Warum? Weil ich ihn verletzt habe. Nicht, weil ich Islam verletzt habe. Hätte ich Islam verletzt, dass er sich recht ist. Korrekt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das passiert immer wieder unter den Muslimen in unserer Zeit. Ja? Wenn irgendwas mit mir und mit dir ist, das ist zwischen mir und zwischen dir. Es ist nicht erlaubt, dass du jetzt herumrennst und dir, wie sagt man das, Leute für deine Partei suchst. Weil es wird in der Jama'a wird noch eine Jama'a entstehen. Wisst ihr mich, was ich brauche? In der Jama'a wird noch eine Jama'a entstehen. Wenn du in dieser Jama'a nicht auskommst mit jemandem, du kommst nicht auf. Du schaffst es nicht. Dann entfernen wir dich. Oder mach Tabu. Es gibt keine dritte Seite. Verstehst du mich, was ich brauche? Aber, dass du dich entfernst aus der Jama'a und alleine wirst du es auch nicht schaffen, es ist schwer für dich, dass du dir noch einen aus der Jama'a rausholst. Und dann noch einen, und dann noch einen, und dann noch einen, bis du die Jama'a gespalten hast. Und du warst der Grund, dass sich die Jama'a gespalten hat. Warum? Du hast Leute gesucht, die auf deiner Seite sind, die dich unterstützen, die deine Ideen unterstützen. Ja? Hättest du am Anfang kein Blödsinn gemacht, ja? Würdest du den Tatsachen in die Augen gucken und sagen, ja, das war ein Fehler? Ja, alles korrekt. Halas. Aber die Leute wollen nicht ihre Fehler vergeben. Und sie rächen sich für sich selber, Wallahi, und nicht für den Islam. Der Prophet Islam hat das niemals gemacht, la haula wa la quwwata illa billah. Was heißt da die Leute? Wir machen das alle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Warum? Weil wir nicht an Akhlaq denken, Herr von Allah, und niemand das hier. Nein, Barakallahu أيوة إيش وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. Der Prophet hat sich niemals für sich selber gerecht an jemanden, außer wenn jemand die Hurmat Allahs, die Grenzen Allahs überschritten hat, Sünden gemacht hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich an ihm gerecht für Allah subhanahu wa ta'ala, im Namen Allah. So geht das nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn wir sagen Intiqam, was bedeutet Intiqam? Oder sich an jemanden rächen oder Vergeltung. Dass du ihm auf die gleiche Art und Weise wieder zurückzahlst. Oder dass du ihm was zur Vernunft bringst. Auch wenn es manchmal erfordert, dass du hart bist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Manchmal, wenn ein Körperteil krank wird, was willst du machen? Mit massieren und dann funktioniert es nicht mehr. Dass du ihn streichelst. Nein, jetzt wird der Arm amputiert. Sonst wird sich der Gift oder die Krankheit an andere Körperteile erst verteilen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es gibt in der Medizin etwas, das heißt was? amputieren. Genau so gibt es auch in der islamischen Jama'a etwas, das heißt amputieren. Du kommst und sagst, jetzt reicht. Du hast genug Fitna vorgemacht. Du hast genug. Nicht wegen mir, mir ist es egal. Ja? Sondern wegen der Jama'a. Versteht ihr mich, Barakallahu? Und so etwas werden wir immer wieder finden. Das, was hier wichtig ist, das, was hier wichtig ist, ist, dass du nicht von diesen Leuten bist. Dass du jemand bist. Jeder Muslim muss dafür sorgen, dass er jemand ist, der für die Jama'a kämpft, nicht gegen die Jama'a arbeitet. Du musst einer davon sein, die für die Jama'a arbeitet. Ich rede nicht von dieser Jama'a, sondern von der islamischen Jama'a auf dem Weltniveau. Ja? Dass du jemand bist, der für Islam arbeitet. Nicht, dass du jemand bist, der gegen Islam arbeitet, subhanallah. Der Sohn von Ali, radiallahu anhu, Hassan, hat er nicht die Herrschaft in den Händen gehabt? Hat er das nicht gehabt? Er hat gehabt. Er war Khalifa, er war der Herrscher der Muslime. Was sagt er? Er sagt, ich gebe die Herrschaft an Muawiyah. Ich gebe sie, welche Khalifa? Ich sage mich von meiner Herrschaft los, er soll Khalifa sein. Warum? War Muawiyah besser als der Enkelsohn vom Propheten zu Slamen? Das stimmt nicht. Ja? Das stimmt nicht. Bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Ja? Aber er hat es trotzdem getan. Warum hat er das getan? Ja? Nur wegen der islamischen Umwelt. Deswegen sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, und er stand auf Mimber, alaihi salatu wassalam, ja? Und er redet zu den Sahaben. Und einmal guckt er auf die Sahaba und einmal guckt er auf Hassan. Und einmal hin und einmal zurück. Und immer wieder so. Schaut hin und schaut zurück. Schaut hin und schaut zurück. Und sagt, hoffentlich wird Allah subhanahu wa ta'ala durch ihn zwei große Gruppen von Muslimen wieder versöhnen. Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Schon zu seiner Lebzeit, alayhi salatu wassalam. Und er wusste, was zu tun ist. Wenn ich irgendwo da stehe, wo zwei Gruppen von Muslimen, wie sagt man das, gespalten sind oder aufeinander losgehen wollen, dann muss ich was machen? Dann bin ich am Zug sozusagen, dass ich das Beste daraus mache. Aber ich sage mich los von meiner Herrschaft. Hauptsache, die Muslime kommen wieder zusammen unter einer Führung, unter einem Herrscher. Ha? La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sagen viele Gelehrte, also eine, ich weiß nicht, ob das eine, wie sagt man das, Überlieferung ist von einem von den Sahaben oder einem von den Salaf, habe ich vergessen, subhanallah. Aber ihr könnt recherchieren. Oder wenn sich jemand an das erinnert, kann mir sagen. Ha? 100 Jahre, mit einem Herrscher, der ungerecht ist, ist besser als nur eine Nacht ohne Herrscher. Das Anarchie ist, jeder macht, was er will. Ja? Ein Herrscher, der ist ungerecht, der macht Probleme und sowas. Ja? Aber wir haben einen Herrscher, wir haben einen Führer, einen Muslim. Halas. Und wir sind, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn es mal zu Problemen gibt, wer wird unter uns richten? Ja? Scharia. Er ist vielleicht ein Salim, aber Hauptsache er ist Muslim. Er reagiert mit der Scharia und hat den Dschihad fi sabilillah erklärt, weil ein Herrscher kann nicht ohne Dschihad sein. Das ist nicht wahr. Deswegen viele kommen und sagen, für den Dschihad ist Voraussetzung ein Herrscher. Ich sage, nein, nicht ich, sondern die islamischen Gelehrten, sagt Allah. Ja? Damit er ein Herrscher ist, ist Voraussetzung, dass er den Dschihad führt. Das ist die Voraussetzung für den Herrscher. Was ist das für ein Herrscher, der kein Militär hat und keine Kraft? Das ist das für ein Herrscher, das ist kein Herrscher. Das ist höchstens ein Hodja in einer Moschee. Ja. Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Deswegen, diese Sachen, wenn wir uns nicht selbst aufbauen, können wir auch nicht an dem Wiederaufbau der islamischen Umma arbeiten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was ist eigentlich ein islamischer Staat? Ja, was ist eigentlich ein islamisches Land? Islamisches Land. Ja? Nichts anderes als einzelne islamische Staaten in den Herzen der Muslime. Ja? Einzelne Leute. Der will. Deswegen zum Beispiel, wie kann jemand ein Präsident werden? Hier in Europa. Wenn die Leute ihn wählen, wie gewinnt er, wenn die Leute ihn wählen? Genauso ist das in einem islamischen Staat. Du kannst nicht einen islamischen Herrscher haben und alle Leute sind total kaputt. Birisi mi denir regiyen, düvetiyen ta keman cihada apakın, üstün. Ha? O da düvetiyen ta keman iştahinin. O da ağız perşin. Un. Versetse mi barek Allah'ı diyor. Siz de sen İslam'ı şaşlar. Sizin Leute ona ilmi, ona akide, ona irgendwas. Und genau das ist jetzt in unserer Zeit. Ehrlich gesagt. Stellt euch vor, jemand kommt und gibt uns einen islamischen Staat. Wie würden wir ihn führen? Ja? Was wären unsere Prioritäten? Was würden wir machen? Ich denke, wir würden alles kaputt machen. Ja? Wir würden uns selbst in die Haare kriegen. Ja? Warum? Weil wir uns nicht vorher aufgebaut haben mit dem islamischen Wissen. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. Ich glaube, wir haben voriges Mal gesagt, wir werden Babu Sakhawat al-Nafs erwähnen. Ja? Ja? Also das Sakhawat al-Nafs ist Zufriedenheit der Seele oder dass man حسبنا الله ونعم الوكيل, wie soll ich das übersetzen? إنا لله وإنا إليه راجعون. Man kann es, wie soll ich sagen, auf verschiedene Arten übersetzen. Dass man großzügig ist, dass man gnädig ist, dass man den Leuten verzeiht, dass man dass man eine ruhige Seele ist. Ja? Dass man, wie bist du ruhig? Wie wird deine Seele ruhig? Indem du zufrieden bist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich entschieden hat. Nur das, nur dann. Einer, der an Qadr richtige Aqida hat, wenn es sich um Qadr handelt, nur der kann eine ruhige Seele haben. Ja? Aber einer, der ständig Allah subhanahu wa ta'ala Fragen stellt, wieso musste mir das passieren? Wieso ist das so? Er ist immer unzufrieden. So einer ist immer was? Was ist mit ihm? Er ist kaputt. La haula wa la quwwata illa billah. Ayo, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, überliefert von Abi Huraira, ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Ja, wir werden also jeder Hadith einzeln, den wir erwähnen, wird euch inshallah ta'ala die Sache klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Reichtum ist nicht, wenn man vieles, also viele materielle Dinge hat, ja? ولكن الغنى غنى النفس, sondern der Reichtum ist im Reichtum der Seele. Also was ist das in diesem Fall? Zufriedenheit mit dem, was man hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der eine ist zufrieden, zum Beispiel, keine Ahnung, er hat 10 Euro in der Tasche, aber ist zufrieden. Ja? Er ist zufrieden, Alhamdulillah, und er trauert nicht, er ist nicht krank, weil ist er seelisch krank, will Dunya und so. Er ist zufrieden, Alhamdulillah. Wir haben zu essen, zu trinken, mashallah, tabarakallah. Er ist zufrieden. Ja? So einer ist, wallahi, reich. Richtig reich. Aber einer, der eine Million hat, aber er will mehr, er ist unzufrieden, er will mehr. So einer ist immer arm. Also, frag einen Muslim, wie geht es dir? Alhamdulillah, Alhamdulillah, er ist zufrieden mit Allah, subhanahu wa ta'ala, Entscheidung. Es kann nicht anders werden, außer so, wie Allah will. Und das bringt dich dazu, dass du immer zufrieden bist. Deine Seele ist, Alhamdulillah, immer. Immer zufrieden, du bist frei. Ja? Frag einen Kafir, einen Millionär, wie läuft es bei dir? Oh, die Geschäfte laufen sehr schlecht in dieser Zeit. Wir erleben gerade eine Finanzkrise, Wirtschaftskrise, und er beginnt zu jammern und zu jammern und zu jammern, obwohl er Millionen am Konto hat. Wallah, er ist wirklich ein armes Schwein, hast du in Allah, wir nehmen dich. Nein. Also, Anas radiallahu sagt, diesen Hadith kennt ihr? خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. والله ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich diesen Hadith lese, schäme ich mich irgendwie, subhanallah. Ja? Jedes Mal, wenn ich diesen Hadith lese, schäme ich mich richtig. La haula wa la quwwata illa billah. Anas sagt, خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لي اف قط. Ja? Ich habe den, der Anas sagt, ich habe den Propheten عليه الصلاة والسلام 10 Jahre lang gedient. Ja, ich habe ihn 10 Jahre lang gedient. Er hat mir niemals Uff gesagt. Niemals Uff. Ja, was ist Uff? In dem Sinne, dass er mich beschimpft hat oder dass er mich angeschrien hat oder angebrüllt hat oder niemals. 10 Jahre lang habe ich ihm gedient. Er hat das nicht gemacht. Niemals. Aber Allah, das ist. Herr Allah, ich glaube, ich mache den Kabel kaputt. الشفاره. أيوة. وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت. ونشابني ولأتمي لي بنشتبس نش جمعت تابع أتمي لي جزاك بيزو أطرس نش جمعت ولا لشيء فعلته لما فعلت ودا بنشتبس جتان حتى ودا حابة حتى أميني ما جزاك بيزو أطرس جتان تبقى فلسطنة مما عينا ديا يعني أشتبها أدن لايتن فتين أدن لايتن أبابي نيدي تحصل الله ونيم المكيف شاط أشمل ده حج مثل البروفيت صلى الله عليه وسلم دي صحابة كم يا رسول الله إيش هابي دي هارة سورة رضيت بفوش يشبح تتابع ده البروفيت صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج معك اشتراتني ده أدري كم تصال يا رسول الله يشب سورة يشبح تتابع ده البروفيت صلى الله عليه وسلم افعل وما حرج ولا حرج أنا بالصحابة تاك يرى ده البروفيت صلى الله عليه وسلم عندي زنتاك Ha? Jeder, der ihm gesagt hat, ich habe zuerst das gemacht oder das, ha? Oder ich habe zuerst etwas anderes gemacht und dann das, der Prophet hat immer gesagt, if al-wala harsh, mach und kümmere dich nicht, mach kein Problem, schau. Ha? Aber in unserer Zeit, die Leute sind sowas von zimperlich, ja? Zimperlich nennt man das. Echt? Ein Pinkele. Ja, das ist ein kleiner Punkt. Der muss sofort weg und der hat bald hingegeben und so. Na, hau da, was ist das? In Lamm. Nein. Der nächste Hadith auch von Anas. Kana Nabiya sallallahu alaihi wa sallam rahiman. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah. Wa anjaza lahu in kana inda. Wa uqimati salat. Wa ja'ahu a'arabi. فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى سبحان الله أنس رضي الله عنه ذاك ده بروفيسور صلى الله عليه وسلم جنيدي also أتى أنا عايشة زي لها أشتيت من فارس الله ده بروفيسور صلى الله عليه وسلم عايشة هرب جهب عليه السلام والسلام وكان لا يأتيه أحد إلا وعده und jeder der zu ihm gekommen hat ist wenn der Prophet Salam etwas nicht hatte hat ihm etwas versprochen خلاص إن شاء الله wenn der Prophet etwas verspricht خلاص وأنجز له إن كان عنده und wenn es hatte hat ihm sofort gegeben du kommst zum Prophet und sagst ja Rasulullah gib mir das oder der Prophet Salam gibt dir sofort wenn es hat wenn nicht sagt er إن شاء الله ja verspricht dir etwas dass du Hoffnung hast Weil wenn, es ist nicht gleich, wenn jemand zu dir sagt, nein, Allah, du bist, er will dir nicht deinen Spaß verderben, er will dir nicht deine Freude nehmen. Freude nehmen. Ja, alayhi salatu wassalam sagt, inshallah, am Schiff, freu dich, werden wir schon reden, inshallah. Damit du nicht wieder gut bist. Ja, der Prophet hat nicht gelogen, sondern er hat das wirklich versprochen, das war ein Versprechen von ihm, alayhi salatu wassalam. Ja, und du bist glücklich, Und erwartet es, inshallah, weil der Prophet hat sich an sein Versprechen gehalten, alayhi salatu wa salam. Wa uqimati salat. Was bedeutet uqimati salat? Der Muezzin hat Iqama gelesen. Qad qamati salatu, qad qamati salat. Das bedeutet, der Imam wird jeden Moment, wenn er die Reihen gerade aufgestellt hat, Fuß an Fuß, also Ferse an Ferse, Schulter an Schulter, dass die Reihen gerade sind. Der Prophet hat geguckt, hat die Leute zurückgeschoben, nach vorne gezogen, ja, ob wir bis die Reihen gerade waren, hat der Prophet nicht mit dem Gebet begonnen. Ja? Jeden Moment, also wenn Iqama gelesen wird, jeden Moment, ist nur eine Frage der Sekunden, bis der Imam beginnt zu beten. Auf einmal ein Beduine kommt, Subhanallah. وَجَاءَهُ أَعْرَبِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِ ja? فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى إقامة برد جليل ein Beduiner kommt rein und sagt zum Propheten صلى الله عليه وسلم يا رسول الله und nimmt ihn auf Kleidung und sagt ich arbeite gerade irgendwas ich bin noch nicht fertig geworden والله ich habe Angst dass ich es vergesse und sieht der Prophet صلى الله عليه وسلم dass er ihm hilft Der Prophet geht mit ihm raus und lässt die ganze Jama'a auf ihn warten. Geht, hilft ihm und dann kommt er wieder zurück und betet. Und erst dann betet er mit den Leuten. Stellt euch vor, jemand kommt zu mir und sagt, ja Bruder, kannst du mir helfen? Natürlich, wenn Iqama gelesen wird, ist auch mit irgendwelchen Gequasen, Gerede, stell dich in den Saf, finde deinen Platz, wenn du Abdest hast, wenn nicht, gehst du, nimmst du Wudu. Versteht ihr mich, war ich danach bitte? Wenn die Iqama ist, danach wird nicht mehr geredet. Hallo. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah muss sagen, in einer anderen Überlieferung von Jabir, er sagte, مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ لَا. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, man hat ihn nie etwas, um etwas gebeten, dass er am Ende Nein gesagt hat. Dass jemand kommt und sagt, ja, Rasulullah, könntest du mir das geben oder... Der Prophet hat nie Nein gesagt. Subhanallah. Der Prophet hat nie Nein gesagt. La hawla wa quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Der nächste Hadith. Bashab, die Töchter von Abi Bakr. Aisha und Asma. Die Töchter von Abi Bakr radiallahu anhu. Abdullah ibn Zubayr sagt, ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء. Ich habe noch nie zwei Frauen gesehen, die großzügiger. Die waren großzügig. Weiche Herzen. Versteht ihr mich, Barak Allah? Gnädig. Ich habe noch nie zwei, also Frauen gesehen, die, also nie jemand gesehen, der großzügig ist, als zwei Frauen, Aisha und Asma. وجودهما مختلف und die Art ihrer Großzügigkeit war unterschiedlich. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى شيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. عائشة ihre Art, also größte Großzügigkeit war so, sie hat Sachen gesammelt. Na? Gesammelt, da fallen auf. Wenn es genug war, hat sie es ganz hergeschickt. Hat sie an die Leute verteilt. Versteht ihr mich, war ich glaube ich. Zum Beispiel, du hast jetzt, keine Ahnung, jetzt was essen. Das sind zwei, drei Sachen. Das ist nicht viel. Aber wenn du sammelst ein paar Kilo, dann kannst du es an mehrere Leute verteilen und alle sind zufrieden. So war Manhaj von Aisha, radiallahu anha. Aywa. Wa amma Asma, fakanat la tumsiku shay'an lighadin. Aber Asma, ihre Schwester, Asma bint Abi Bakr, sie hat nichts für morgen gelassen. Wenn wir Essen haben für heute, also für sich und für die Kinder, das lassen wir. Alles, was drüber ist, brauchen wir nicht. Wir warten nicht auf morgen, wir verschenken es sofort her. So waren die Töchter von Abu Bakr. Und wer war Abu Bakr? Er hat sein ganzes Vermögen dem Propheten zu ihm gebracht für den Dschihad fi sabilillah. Alles. Aber wie sollen dann die Kinder sein? Ach so, inshallah, ta'ala, großzügig. La hawla wa la quwwata. Illa wieder. Jetzt kommt also das Kapitel, das Gegenteil von Großzügigkeit. Und da werden wir noch einige Kapitel, inshallah ta'ala, erwähnen. Aywa. Hier ist das Kapitel Babu Shukh. Und da danach, nach diesem Kapitel kommt ein anderes Kapitel, kommt Babu al-Bukhl. Was ist der Unterschied zwischen Shukh und al-Bukhl? Bukhl ist Geizheit. Geiz. Buchel ist Geiz. Und Schuch ist Gier, Habgier. Schuch. Der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und derjenige, der sich vor Habgier rettet, وَمَنْ يُوقَ, يُوقَ, was bedeutet يُوقَ? يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Oh, ihr Gläubigen, beschützt euch und eure Familien von dem Feuer, Aywa. Derjenige, der sich geschützt hat, der sich distanziert und gereinigt hat vor Schuch, also vor Habgier, für Ulaike, Hummel, Mufihun, das sind die gesiegt haben, die Geretteten. Das ist das Kapitel. Also Schuh ist Habgier und Buchel ist Geiz. Und wenn diese zwei Sachen bei einer Person, wenn du sie findest, und die sind meistens, kommen sie gemeinsam. Buchel ergibt nicht her, Geiz ist geizig, ergibt nicht her, und der andere ist, er ist habgierig, er bekommt nicht genug. Allah alam, welche von den beiden Eigenschaften schlimmer ist. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith von Abi Huraira: La yajtamihu gubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abada. Der Staub fi sabilillah, der Staub im Kampf fi sabilillah, und der Rauch von Jahannam Feuer, diese zwei Sachen werden sich niemals in derselben Nase, in der Nase eines Menschen zusammen verbinden. Niemals. Ja? Einer, der Staub, wie Sabilillah, geschluckt hat, in einer Schlacht, wenn Staub in seine Nase gekommen ist, von den ganzen Pferden und das ganze, wie sagt man das? Getümmel, Kampf und so weiter. Und er hat diesen Rauch, diesen Esch, diesen Staub, diese Villa gerochen. Diese Nase wird nicht den Rauch von Jahannam riechen. Unmöglich. Aber dann sagt der Prophet, diese zwei Sachen werden sie nicht treffen. Wir werden sich nicht verbinden. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Wa la yajtamiu shuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Und Habgier und Iman kannst du nicht in einem Herzen zusammen bringen. Entweder das eine oder das andere. La hawla wa la quwwata. Habgier. Gramsniveaus. Einer, der alles haben will. Er bekommt nicht genug. Seine Seele ist richtig arm zu fahren. Er will alles. Er bekommt nicht genug. Manche Kuffar, wenn er zum Beispiel vor einem Esstisch sitzt, er schaut so. Er schaut so, Allah muss da. Hasbunallah. Seine Augen sind so richtig, ich sag mal das, gierig, hungrig. Na'udzubillah. Deswegen, ich habe eine interessante Sache gehört. Ein Bruder war in einem arabischen Land, im Sudan, wenn ihr es genau wisst. Er sagt, die Leute dort, Subhanallah, sind interessant. Bringen irgendwas zu essen, voll, diese Bohnen. Ja. Das ist das billigste Essen in der arabischen Welt. Bringen voll und Brot. Er ist wie ein, wie sagt man das? Wie ein Mensch mit Ehre, mit Würde. Er ist cool und ist normal, langsam, schön. Bring ihn aber, keine Ahnung was, Braten und die besten Spezialitäten, die es gibt. Er ist genauso. Mit Würde. Versteht ihr mich, Barakallahu? Mit Anstand, mit Ehre. Versteht ihr mich, Barakallahu? Bei den Kuffar, die keine Erziehung haben, bring ihnen irgendwas, was, womit er überleben wird, inshallah, der Allah ziemlich lange schon sogar, wenn er regelmäßig ist. Voll. Wie wird er sich benehmen? Er wird, wenn es nichts anderes gibt, er wird das irgendwie runterschlucken, halast. Bring ihm aber irgendwas, so etwas anderes, etwas, mashallah, erstreich. Das ist sein Leben, das ist seine Jannah, sein Paradies. Und die lügt er auch aus. Er glaubt ja nicht an ein anderes Paradies. Glaubt sein Kaffee, glaubt sein Paradies. Nein, dieses Paradies ist hier. Seine Hurulein sind hier. Nicht Hurulein, Hurutin. Seine Hurutin sind hier. Seine Getränke, das Wein, wird er hier trinken. Deswegen sagt der Prophet, derjenige, der in dieser Dunja Wein getrunken hat, in der nächsten Welt wird das nicht trinken. Das ist seine Strafe. Strafe für dich, wenn du in dieser Welt Wein trinkst, in Jenna wirst du es nicht trinken können. In Jenna wird es Wein geben. Ein Wein? Auch in Jabiliya. Was meinst du? In Jabiliya bist du dafür, wo muss man das? Wenn ein Kaffee die Flamme annimmt, ist das, was früher war, alles vergessen. Gelöscht, oder besser gesagt, seine schlechten Taten wurden in gute Taten umgewandelt. Dafür wird er ja nicht gefragt. Er wird gefragt für das, was er wusste. Auch ein Muslim trinkt und nachher sich der Reuten selber macht. Wenn er Tauber macht, ist es was anderes. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir reden jetzt hier jemanden von, der Muslim ist, der immer das macht, der macht das immer, macht das immer, und am Ende stirbt er und er hat sich selber gemacht. Ah, war einer, der das immer macht. La haula wa quwwata illa billah. Na. Nächster Hadith. Von Abi Sa'id al-Khudri. Dieser Hadith ist daif, subhanallah, wieso habe ich das jetzt nicht gesehen? Den werden wir überspringen, weil er daif ist. Was? Ayo. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عبد الله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الله اعلم. اشتيت نوع عبد الله. ايوه. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. Der sagte, die haben also die haben einen Menschen erwähnt. Die waren anwesend bei ihm, ja, und haben einen Menschen erwähnt. Irgendeinen Menschen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die haben begonnen, über ihn zu sprechen. In diesem Fall haben sie begonnen zu sprechen über seinen Akhlaq, über seine Taten. Ey so, ey so. Ja? Wenn du zu jemandem kommst, zu einem Qadi, oder zu jemandem, den du für Autorität hältst, er könnte in deinem Fall helfen, in dem Sinne, dass er den Wulm von dir entfernt, ja? Oder dass du ihn als deinen Richter nimmst zwischen dir und zwischen jemandem, der ihn so angetan hat, und du erzählst ihm die Geschichte, das könnte in Ordnung sein. Und könnte nicht, sagen wir mal, man würde das nicht als Hiebe bezeichnen. Aber wenn jemand von einer zur anderen Person geht und sagt, er hat mir das gemacht, er ist ein Lügner, er sieht sich das, dann ist das Hiebe. Und das ist Haram. Ja? Ey, so, er ist ein schlechter Mensch, er ist das, er ist das, er ist feige, er ist das, dann ist das Liebe, dann ist das nicht erlaubt. Aber wenn du zu jemandem kommst, du kommst zu mir und sagst mir, Bruder, der und der hat mir das und das angetan und so weiter, sag inshallah, hey, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Rechte zurückgeben, man sollte schauen in dem Fall, was man tut. Aber wenn du das noch einmal machst, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, werden die Leute dich gönnen, Muqtab halten, einer der Geber macht. Und wenn du Leute, zum Beispiel, du kommst jetzt zu mir und erzählst mir, keine Ahnung, von irgendeinem, irgendwas. Ey so, Bruder, ey so, von einem Muslim, für den ich weiß, dass er gut ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Gleiche wirst du auch eines Tages mit mir machen, wenn du mit mir uneinig bist. Versteht ihr mich, was ich glaube? Deswegen muss man, ja, deswegen muss man gut achten, dass man also bei dieser Sache aufpasst. Al-Muhim, man hat einen Mann erwähnt und Abdullah ibn Abbas oder Abdullah ibn Umar war anwesend, das weiß ich nicht. Das steht nicht, da habe ich ja illa ja, und er sagte, um ihnen zu antworten, er sagte, Ara'aytum, lau qata'tum ra'sahu, akuntum tastati'una an tu'idu, wenn ihr, also den ihr gerade erwähnt habt, wenn ihr seinen Kopf abschneiden würdet, ja, schafft ihr es, seinen Kopf wieder zurückzubringen? Qalula, die sagt nein. Qale fayaduk, und sein Arm, wenn ihr ihm seinen Arm abhackt, könnt ihr es wieder wachsen lassen? Sie sagen nein. Qala ferijlu, sein Bein, qalula. Qala fa'innakum la tastati'una an tughayyiru khulqahu hatta tughayyiru khalqahu. Ja? Was sagt Abdullah radiallahu anhu? Ja? Ihr könnt auch nicht seinen Akhlaq ändern, bis ihr nicht seinen Khalq ändert. Seine Schöpfung, wenn ihr seine Schöpfung nicht verändern könnt, ja? Dann könnt ihr auch seinen Akhlaq nicht verändern. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Kann ich deinen Akhlaq verändern? Kann ich dich zu einem guten Menschen machen? Kann ich nicht. Ich kann dir nur die ganzen Ayat und Hadithe lesen. Na? Ob du dich an Sunna hältst, ob du dich an Islam hältst, das ist deine Sache. Wenn Allah dir seine Unterstützung gibt, Taufiq und Rechtleitung, wird aus dir was. Ich kann nichts machen. Was nützt es dann, wenn ich jetzt hier über jemanden spreche? Ja? Er ist dies, er ist Lügner. Was nützt das? Und hier redet natürlich von einem Muslim. Ein Muslim. Was nützt das, wenn wir jetzt unsere Zeit verschwenden? Wir brauchen, wenn wir schon über etwas reden wollen, dann lass uns eine Methode finden, wie wir ihn, ja, bessern können, wie wir ihn retten können, wie wir ihn auf eine nicht schöne Art und Weise, sondern auf eine entsprechende, auf eine passende Art und Weise, gewinnen können oder dazu bringen können, dass er sich inshallah ta'ala mit Allahs Erlaubnis bessern kann. Deswegen sagt er, innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu hatta tughayyiru khalqahu. Ihr könnt nicht seinen Akhlaq ändern, wenn ihr seine Schöpfung nicht ändern könnt. Wer kann das? Nur Allah kann seinen Akhlaq verbessern. Deswegen macht Dua, dass Allah ihn verbessert. Dass Allah ihn bessert. Dann sagt er, inna nutfata la tastakhirru fi rahimi 40 layla. Nutfa, also so ein so ein Embryo, er ist im Bauch 40 Nächte. Thumma tanhadiru daman, also dieses nicht, das nennt man nicht Embryo. Nein, auch nicht. Also das nein, sondern der Blutgerinnsel wird jetzt erzählt. Das allererste, der erste, also das befruchtete Ei sozusagen. Es ist 40 Nächte. Dann wird es zu einem Blutklumpen. Thumma takunu alaka. Thumma wird es, danach wird es aufgehängt. An der Innenwand, ayo, barak Allahu fikum. Thumma takunu mudgha. Dann wird es zu einem Fleischklumpen. Thumma yab'athu Allahu malakan. Erst dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Menschen im Bauch seiner Mutter den Engel, fayaktubu rizquhu, rizqahu, wa khuluqahu, wa shaqiyyan aw sa'id. Und dann schreibt ihn also der Melek schreibt ihm was? Seinen Rizq, seine Versorgung und seinen Khuluq und ob er glücklich oder unglücklich sein wird. Was willst du jetzt machen? Hey, so, Allah. Wir müssen nur daran arbeiten, dass wir inshallah ta'ala mit Allahs Erlaubnis verändern. Mit Allahs Erlaubnis, sage ich. Allah ist der jemanden verändert. Dass wir Dua machen, dass wir auf eine entsprechende Art und Weise, manchmal zärtlich, manchmal mit Nasiha, manchmal grob, je nachdem, was zu dieser Person besser passt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Mit Hikma. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber grundsätzlich ist es auf eine zärtliche und schöne Art und Weise. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aywa. Ist das klar? Wenn Allah derjenige ist, der ihn verändert, können wir nichts machen. Und es ist Zeitverschwendung, dass wir jetzt über jemanden irgendwas reden, ey dies, ey das, weil das könnte also in großen Ausmaße, inshallah, Geber sein. Und das ist gefährlich. La haula wa la quwwata illa billah. Der nächste Hadith ist auch über das schöne Benehmen, aber mit der Voraussetzung, dass sie die Religion verstehen. Dass sie die Religion verstehen. Und in dieser Sache ist der Sinn, wenn jemand schönes Benehmen hat, einen schönen Akhlaq, er ist zärtlich, hilfsbereit, großzügig und so weiter und so weiter. Aber er versteht die Religion nicht. Er gehört nicht zu den Besten. Oder besser gesagt, er ist nicht so, wie Allah subhanahu wa ta'ala das von ihm verlangt. Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith von Abi Hurairah, radiallahu anhu, inna ar-rajula ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. Ein Mann kann sogar die Stufe mit seinem schönen Benehmen, er kann sogar den Rang von demjenigen erreichen, der seine Nächte in Gebeten verbringt. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Der nächste Hadith, der Prophet sagt, خيركم إسلاما أحسنكم Achlakan ist Afakihu. Die Besten im Islam oder der beste Islam von euch oder der beste unter euch im Islam oder die Religion bei jemandem von euch ist bei wem? Ahasinukum Achlakan, der besseren Achlak hat, ist Afakihu mit der Voraussetzung, dass sie die Religion verstehen. Ist Afakihu. Versteht ihr mich, Barakallah? Versteht ihr den Hadith? Islam, der beste Islam bei euch, unter euch, ist bei demjenigen, der das beste Benehmen hat, aber wenn er die Religion versteht, ist er Fekihu, wenn er die Religion versteht, wenn er Fiqh in Dien hat. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Weil viele Leute, wir sehen sie Muslime, sie haben schönes Benehmen. Aber kann man bei denen sagen, sie sind die Besten, weil sie diese schöne Benehmen haben? Kann man nicht sagen, sie sind nicht die Beste. Och, wenn er diesen schönen Akhlak hat, er ist nicht der Beste. Er kann nicht der Beste sein. Warum? Weil er die Religion nicht versteht. Viele andere Sachen versteht er überhaupt nicht. Er hat sich auf diese Sache konzentriert. Alles andere hat er vernachlässigt. Das ist nicht jemand, der die Religion versteht. Einer, der die Religion versteht, richtig versteht, auch wenn manchmal von ihm solche unerwünschten Nebenwirkungen passieren, ist er trotzdem besser als der, der ein schönes Akhlak hat, einen schönen Benehmen, schönen Akhlak hat, aber die Religion nicht versteht. Ist das nicht so? Nehmen wir zum Beispiel einen Mujahid, fi sabilillah. Manchmal kann es passieren in dem ganzen, also der ganze Druck, seiner Arbeit oder seiner Lebensweise, kann dazu führen, dass er manchmal hart ist oder grob ist oder, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber er weiß, was er macht und er weiß, für was er es macht und er kennt seine Ziele. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Muslim, ey, ist Allah, wie eine Salbe sozusagen. Melham, auf, begibst ihn auf Wunde und die Wunde heilt. So super ist er. Aber er hat keine Ahnung von vielen Sachen in der Religion. Er versteht sie nicht, wie es geht. Und dann gibt es mit ihm, du bist in Sand zu sagen, ja, mein Bruder, ich bitte dich, ich mache nichts für die Wahrheit. Er ist sicher nicht besser als der andere. Bestimmt nicht, der andere ist besser, obwohl der bessere Akhlak hat. Deswegen die ersten Hadithe haben wir jetzt mit diesen Hadithen ein bisschen verdeutlicht. Ayo. Der nächste Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As, er sagt, Arba'u Qilali, Iza u'titahun, Fala yadurruke ma uzila anke mine dunya. Subhanallah, dieser Hadith ist Allahu Akbar. Das ist kein Hadith, sondern ein Athar. Athar ist von einem Sahabi. Ein Hadith ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, vier Sachen sind es. Wenn Allah sie dir gibt, dann schadet dir nicht, egal was man dir von dieser Dunya weggenommen hat. Also wenn du diese vier Sachen hast, und nichts anderes von dieser Dunya, alles ist weg, alles hat man hier weggenommen, es schadet dir überhaupt nicht. Hauptsache du hast diese vier Sachen. Wallahi, stell dir vor, was ist das für ein Reichtum und Zufriedenheit, wenn du es schaffst, diese vier Sachen zu bekommen. Wenn du diese vier Sachen hast und nichts anderes von dieser Dunya, es schadet dir nicht. Du hast die vier Sachen, die Jackpot, hast du geknackt. Alles andere ist uninteressant. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Husnu khaliqatin. Schönes Benehmen. Wa afafu tu'mi. Und dein Essen ist halal. Du isst nur sauberes, nur halal. Deswegen ist es so gefährlich, dass man irgendwo irgendwas isst. Ja, aber Bruder, ey, hat mir gesagt, jetzt muss ich. Er kann dir sagen, er ist Sahabi. Und du wirst ihm glauben. Ich habe Abu Hanife gesehen. Okay, ich esse bei dir Kebab. Wenn er sagt, ich bin ein Muslim, dann soll er dir gleich. Subhanallah. Ayo. Wasidku Hadith und eine ehrliche Zunge. Wenn er redet, dann redet er nur Wahrheit. Wahidzu Amana und er bewahrt das Anvertraute. Wenn du diese vier Sachen hast, du hast schönes Benehmen, dein Essen ist halal, du isst nur halal. Subhanallah. Dann Sidku Hadith, du sagst nur die Wahrheit. Und du bist echt Rajulun Amin. Vertrauenswürdig. Wenn du das hast, du brauchst nichts anderes. Und das ist La Haula wa la Quwwata illa billah. Wallahi, das ist schwer. Das ist sicher schwer. Aber wer es geschafft hat, er hat es geschafft. Im wahrsten Sinne des Wortes. La Haula wa la Quwwata illa billah. La Haula wa la Quwwata illa billah. Der nächste Hadith von Abi Huraira. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wisst ihr, was am meisten dazu führt, dass ihr ins Feuer kommt? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Die Sahaba sagten, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Qala al-ajwafan, الفرج والفم. Zwei Sachen, also das Geschlechtsteil und Mund, diese zwei Sachen führen am meisten dazu, dass man in Jahannam kommt. Ja? Erst Fem, hier wird Fem erwähnt, Mund, Mundwerk. Ja? Fem ist Mundwerk. Ja? Das bringt die in Jahannam. Diese zwei Sachen, das eine wegen Sinna, ja? Und das andere wegen Gequassel, Gerede, unkontrolliertes Reden, Reden, Reden, Reden, Reden, Reden. Einer, der zu viel redet. Allahu musta'an. Subhanallah. Der Prophet sagt, ja, man kana yu'minu billahi, faliyakul khayran aw liyasmut. Ja, wer an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, faliyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, er soll khair reden, er soll reden, was gut ist. Oder er soll schweigen. Schweigen ist besser, als dass du jetzt etwas redest, was nicht in Ordnung ist. وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Und das, was am meisten dazu führt, dass sie in Jannah kommt, ist Gottes Fürchtigkeit und schönes Benehmen. Aywa, der nächste Hadith ist Da'if. Diesen Hadith haben wir erwähnt. Das ist der gleiche Hadith, nur die Reihenfolge anders. Deswegen werden wir nicht überspringen. Wir haben nicht so viel Zeit zu fahren. Und der nächste Hadith von Abi Mas'ud al-Ansari, der sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعصر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ein Mann, der in den Völkern gelebt hat, die vor euch waren, ja, er wurde, wie sagt man das, Allah hat ihn gerichtet, ja, er stand vor Gericht bei Allah subhanahu wa ta'ala, ja, Yawmul Qiyamah, Yawmul Qiyamah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht über etwas, was passieren wird, über einen Mann, der vor uns gebetet hat, gelebt hat. In den früheren Völkern. Er hatte keine guten Taten. Was bedeutet keine guten Taten? Außer Shahada. Außer Shahada, außer La ilaha illallah, hat er keine guten Taten. Aber er hatte auch viele schlechte Taten. Wenn man ihn vielleicht auf die Waage der Taten geben würde, seine Taten, wären seine was? Wären seine schlechten Taten vielleicht schwerer als seine guten Taten? Was bedeutet das? Er hatte keine guten Taten in dem Sinne. Außer er hatte das Fundament des Glaubens. Er ist ein Gläubiger gewesen, ein Mu'min, ein Muslim. Aber er hatte keine guten Taten, dafür hat er sehr viele schlechte Taten gehabt. Aber er war einer von denen, die waren sehr reich. Und er hatte es mit den Menschen zu tun. Er hat sich mit den Leuten, bei mir statt mit Leuten gearbeitet, er hat mit den Leuten zu tun gehabt. Er war sehr reich. Aber er hat seinen Jungs befohlen, also die für ihn gearbeitet haben, er hat ihnen befohlen, dass wenn jemand kein Geld hat, zu zahlen oder zurückzuzahlen, dass man ihm das verzeiht, dass man ihm das schenkt. Ja? So einer war er. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet sagt also in diesem Hadith, ja? قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز منه. فتجاوز عنه. Also der Prophet sagt, und Allah sagte über diesen einen Mann, der den Leuten einfach so verzeiht, die hat nicht, der kann nicht zurückzahlen, hat kein Geld, Allah, schenk ihm das oder? Verzeihen. Allah sagt, فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ. Also wir sind eher, dass wir jemanden seine Taten verzeihen. Wenn er so die Leute auf eine schöne Art und Weise behandelt, ihnen verzeiht ihre schlechten Taten, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Wir haben mehr das Recht, den Leuten zu vergeben und zu verzeihen. Und deswegen hat er ihn verdient. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? La hamla wa la quwwata illa billah. Wallahi, dieser Hadith wird auch unter anderem bei Imam Muslim erwähnt. Ja? Im Kapitel Al-Buyu'a, Kitab Al-Buyu'a, also das Kapitel über was? Oh. Ah, über Handel, Barakallahu fikum. Über Kaufen und Verkaufen. Jemand kommt, er kann nicht zahlen, und sagt Salat und verzeiht sie. Versteht ihr, Barakallahu fikum? Das ist erlaubt und nicht nur, dass es erlaubt ist. Der nächste Hadith von Jabir, ja, nein, von Abdurrahman ibn Jabir, überliefert es von seinem Vater, An-Nawas ibn Saman al-Ansari, ja, er hat den Propheten s.a.w. gefragt, an den Birr wal Ithm, also der Sahabi hat den Propheten s.a.w. gefragt über die guten Taten und über die Sünde. Wie hat der Prophet s.a.w. die guten Taten und die Sünde definiert in diesem Hadith? Ja? Der Prophet s.a.w. sagt, Al-Birru husnul khuluq. Gute Taten sind schönes Benehmen. Als ob er alle gute Taten in schönes Benehmen, also in diese Kategorie, gesteckt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Wal-ithmu ma hakka fi nafsik wa karihta an yattali' alaihi nas. Und schlecht und ithm, also Sünde ist das, was dich in deiner Seele Hecke bedeutet etwas kratzen, ja? Reizen, jucken, nicht jucken. Ja? Das, was in deiner, was dich in deinem Herzen ist, kratzt, ja? Reiz. Reiz in deinem Herzen, das ist Sünde. Du fühlst dich nicht gut dabei. Ja? Und zweitens, wo gerichte ein Yatalia alayhi nas. Und du willst nicht, dass die Leute das erfahren, was du gemacht hast. Das ist eine Sünde. Ja? Was ist eine Sünde? Der Professor definiert in diesem Hadith die Sünde als das. Ja? Du hast kein schlechtes Gefühl dabei. Und du willst nicht, dass die Leute dich dabei sehen oder dabei erwischen. Ja? Kein gutes Gefühl. Du hast kein gutes Gefühl dabei. Und du willst nicht, dass die Leute erfahren, das, was du machst. Lass es. Du kommst jetzt und sagst, ist es halal oder haram? Ja? Du fragst dich. Ja, es gibt Fetwa, es gibt eine Meinung. Ja? Aber wenn du selber machst, wie ist dein Herz? Wie fühlst du dich dabei? Du fühlst dich unwohl. Und du willst nicht, dass die Leute das erfahren, dass die Leute dich dabei erwischen, dass die Leute dich sehen, während du diese Tat machst. Ja? Wenn du dich wirklich schlecht fühlst, unwohl fühlst bei dieser Sache und du willst nicht, dass die Leute das erfahren, wieso machst du es dann? Ja? Pfeif auf die Meinung, es gibt diese Meinung, es gibt dies, es gibt das. Da zählt diese Meinung nicht. Ja? Nicht, dass jemand mich falsch versteht, wie die Sufis sagen, folge deinem Herzen. Ja? Nicht folge deinem Herzen. Keine Ahnung, nehmen wir mal Diebstahl. Diebstahl, dass du ein Fahrrad flaugst, dich draufsetzt und abhaust. Du nimmst so eine riesige Zange, ja, irgendwo bist du im Keller und jemand kommt zu dir und sagt, oh, es gibt Meinung, es gibt Fetwa, es gibt dies, es gibt das. Ja? Und jeder interpretiert das auf seine eigene Art und Weise. Wenn es einen Khalifen gibt, wenn es einen Staat gibt, wenn der Dschihad, wenn der, also die Kampflinien klar zu entscheiden sind, du bist einer von denen das erlaubt ist, in dem Sinne, dass du unter einer Flagge stehst, ja? Oder du bist einer, der nirgends unter nichts steht und keiner ist für dich zuständig. Du bist niemand und nichts und gar nichts. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Und hast dich auch nicht entschieden, auf wessen Seite du bist und so weiter und so weiter. Ja? Das ist jetzt, ja? Wir reden jetzt von dir selber. Während du das machst, du fühlst dich unwohl dabei. Und du willst nicht, dass die Leute erfahren, dass du das machst. Dann lass es. Klar, dass das Fahrrad nicht. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Wenn du dich dabei unwohl fühlst, egal wer diese Meinung hat oder nicht, es gibt eine Meinung, es gibt eine. Schau auf dein Herz. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Dass wir jetzt, es gibt viele Sachen, bei denen man nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendeine Speise oder irgendeine. Keine Ahnung, Speise zum Rauchen vielleicht. Verstehen Sie nicht, Barakallahu fikum, irgendein Giftstoff oder sowas. Ja, es gibt die Fetwa, dass man... wie fühlst du dich, wenn du einen Joint anmachst? Ja, danach vielleicht gut. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahi, diese Definition von Sünde, wie der Prophet zusammen in diesem Hadith die Sünde definiert. Was bringt sie dich? Wozu führt das? Dass du Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala hast. Dass du schönes Benehmen gegenüber Allah hast. Dass du Allah respektierst. Das bringt dazu. Wenn mich die Leute nicht sehen, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Wenn mich die Leute nicht sehen, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Will ich, dass Allah mich so sieht, wie ich so bin? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Willst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich, Allah beobachtet dich? Das muss dir klar sein. Immer. Ist irgendwas Allah verborgen? Kannst du dich irgendwo verstecken, um diese Sünde zu machen? Nein, kannst du nicht. Allah sieht dich immer. Deswegen hab mit Allah. Allah ist derjenige, der es am meisten verdient, dass du vor ihm ein schönes Benehmen hast. Wir können voreinander uns schön benehmen. Salam alaikum, Bruder, wie geht's? Und Zerchen und Sabur und dies und das und Großzügigkeit. Wir können das alles voreinander. Wir sehen uns und so. Aber wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Er verdient es am meisten, dass wir uns, dass wir uns was? Dass wir uns schön benehmen vor ihm, tabaraka ta'ala. Er verdient es am meisten. Ist das nicht so? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Munafikin, يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِيُرْدُوكُمْ, die schwören bei Allah vor euch, um euch zufrieden zu stellen, Sie kommen, die Munafikin kommen zu den Muslimen und sagen, Wallahi, Wallahi, Wallahi, nur damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Allah hat am meisten das Recht, damit er mit ihnen zufrieden ist. Pfeif auf die Menschen, schau, dass Allah mit dir zufrieden ist. Dass Allah dich als jemanden akzeptiert, der schönes Benehmen hat. Was die Leute über dich sagen werden, ist uninteressant. Weil der Prophet sagt, ein Mensch lügt. Al-mar'u yakdibu wa yataharra fi kadibihi hatta yuktaba inda Allahi kadabe. Ein Mann lügt und bemüht sich noch dabei, bis Allah ihn bei sich nicht als einen Lügner aufstempelt, aufschreibt. Er wird bei Allah als ein Lügner abgestempelt. Halas. Dieser Lügner, er ist bei Allah Lügner. Allah sieht ihn als Lügner. Allah nennt ihn Lügner. Er ist Kedab bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Person ist bei uns was? Ein ehrenwerter Herr, Professor, Direktor, bla bla bla, so und so. Er ist ein Präsident, ein großer Politiker, ein Wissenschaftler, ein Sheikh, ein Alim, ein Hodja, ein Mufti, ein Reis und so weiter und so weiter. Diese Person ist bei Allah ein Lügner. Warum? Weil ihm ist egal, was Allah über ihn denkt. Er redet mit den Menschen, er lügt sie an, die Leute vertrauen ihm. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es ist egal, was die Leute von dir denken oder was sie nicht denken. Das, was wichtig ist, ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir denkt. Wallahi, und genau bei dieser Sache haben wir Probleme, ja, Wallahi, große Probleme haben wir. Und diese Probleme werden sich immer wieder auf unsere Jama'a auswirken. Alles, auf die ganze Umma wird sich das auswirken. Jemand kommt und sagt, gibt es so etwas wie eine kollektive Sünde? Natürlich, wenn du eine Sünde machst, glaub mir, sie wird sich woanders auch auswirken. Woanders wird sich das auswirken? Die islamische Umma gegen dir. Die Sünden sind nicht, du machst deine Sünde und fertig. Das wirkt sich auf andere Sachen auch aus. Und so weiter und so weiter. Wie die Sahaba sagten, Wallahi, durch meine Sünde, habe ich sofort bemerkt an Ungehorsam meiner Frau mir gegenüber. Die Sahaba sagen das. Wenn ich eine Sünde begangen habe, habe ich das sofort zu spüren bekommen an meiner Frau. Sie ist gleich anders mir gegenüber. Nicht, weil sie mich gesehen hat oder weil sie wusste, dass ich die Sünde begangen habe. Hat sie nicht. Aber Strafe Allahs. Wenn du Allah nicht gehorchst, wird dir deine Familie auch nicht gehorchen. Deswegen haben wir letztens gesagt über jemanden, seine Tochter hat geheiratet und hat ihn gar nicht um Erlaubnis gebeten und gefragt. Warum hat sie das getan? Wie konnte sie so eine große Sünde machen? Wo sind die Rechte der Eltern im Koran? Ja? Was ist mit diesem, mit ihrem Vater? Ein Mensch, der gebetet hat, er war sogar Hodja, Imam in einer Moschee. Hört auf zu beten. Ja? Du hast aufgehört zu beten. Bist du wahnsinnig? Es ist gut so, dass deine Kinder nicht mehr auf dich hören. Das soll dir eine Strafe sein, eine Lehre sein. Wenn du Allah nicht respektierst, wieso sollen dich dann deine Kinder respektieren? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und da ist eine sehr, sehr, sehr große Gefahr. Wallahi. Wir stecken in dieser Gefahr. Unsere Familien. Ja? Subhanallah. Ein Sheikh erzählt bei einem Vortrag, in Ägypten, einer hat sich irgendwelche perversen Filme angeschaut. Ja? Und seine kleine Tochter hat ihn erwischt, in der Nacht, wie er das macht. Also, hat sie den Vortrag gehört? Ja? Ein Sheikh erzählt das. Und was sagt sie zu ihm? Sie weiß, sie kennt sich überhaupt nicht aus. Sie sagt zu ihm, Vater, willst du, dass wir alle in Jahannam landen wegen dir? Also, so sagt sie das zu ihm. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, das ist... Willst du, dass wir alle in Jahannam landen wegen dir? Das ist diese Fitra, das ist dieser gesunde Verstand. Ja? Sie ist klein, sie kennt sich nicht aus. Aber eine Sünde. Du willst nicht, dass die Leute das erfahren. Du willst nicht, dass die Leute das sehen. Dann halte dich davon fern. Mach es nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Allahu Mustan, la haula wa la quwwata illa billah. Alas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا